Kundgabe 3720. Empfangen durch Bertha Dudde am 22.03.1946. Ankündigung der Katastrophe. Was euch mein Geist kündet, das nehmet an, ohne Widerstreben. Denn ich bediene mich eurer, um den Menschen meinen Willen kundzutun. Und so dürfet ihr mir keinen Widerstand entgegensetzen, so ich durch euch reden will. Ich kündige euch an, dass ihr euch schon im Beginn des inneren Aufruhrs der Erde befindet, dass nur noch kurze Zeit vergeht, da ich durch meine Macht in Erscheinung trete, und dass ihr darum nicht mehr lange zögern sollt, euch vorzubereiten auf die Zeit eures Wirkens. Wenn ich immer und immer wieder euch die Stunde meines Eingriffes so nahe vor Augen halte, so geschieht das um eurer selbst willen. Denn nicht ernst genug könnet ihr den euch bevorstehenden Lebensabschnitt nehmen, den mein Eingriff einleitet und der euch dem letzten Ende immer näher bringt. Ich muss euch warnen und mahnen, stets und ständig, auf dass ihr nicht lau werdet in eurem Streben nach oben. Und so ich euch immer wieder eine Frist gebe, geschieht dies nur aus Liebe zu euch. Denn noch lebet ihr trotz der irdischen Not in erträglichen Verhältnissen gegenüber denen, die nach meinem Eingriff euch beschieden sind. Und ich will euch vorbereiten, so dass ihr trotz größter irdischer Not doch derer Herr werdet mit meiner Hilfe. Nichts ist unüberwindlich, so ihr mich um Unterstützung angeht. Doch diesen festen Glauben solltet ihr zuvor gewinnen. Doch die euch gesetzte Frist verringert sich von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde. Und unwiderruflich kommt der Tag heran, da ich mich äußere durch die Naturelemente. Und daher rufe ich euch immer wieder zu. Gedenket des euch Bevorstehenden. Nehmet meine Ankündigungen ernst. Denn ich spreche nicht umsonst durch meine Diener auf Erden zu euch Menschen. Rechnet damit so sicher, wie ihr mit der Nacht nach einem Tage rechnet. Und bereitet euch vor, dass für euch nach der Nacht wieder ein Morgen kommt, irdisch sowohl als auch geistig. Denn so ich euch das Leben belasse, steht euch trotz großer leiblicher Not noch eine Gnadenzeit bevor, die ihr ausgiebig nützen könnet zum Heil eurer Seelen. Immer wieder poche ich an eure Herzen. Immer wieder weise ich darauf hin, dass das Ende nahe ist und dass ich noch gewinnen will für mich, die mir und meinem Wort Glauben schenken. Immer wieder rufe ich euch durch meine Boten zu. Lebet in der Liebe und eure Seelen werden gerettet sein für die Ewigkeit. Meine Mahnungen und Warnungen werden sich wiederholen, bis die Stunde gekommen ist, die ich festgesetzt habe seit Ewigkeit, die schon lange fällig wäre, dem Geisteszustand der Menschen zufolge. Doch meine Liebe und Erbarmung hält die Frist aufrecht, um euch allen Gelegenheit zu geben, an euch zu arbeiten in Hinsicht des Kommenden. Lasset meine Mahnungen und Warnungen nicht ungehört verhallen, sondern beachtet sie, denn der Tag ist nicht mehr fern. Amen.